Deutschlandfunk. Kommentar. Bei dem Flüchtlingsgipfel in Wien hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, für weitere Flüchtlingsdeals mit Drittstaaten ausgesprochen. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte seinerseits, die Priorität des Treffens müsse die Sicherung der EU-Außengrenzen sein. Ähnlich äußerte sich auch Österreichs Kanzler Christian Kern, der darauf drängte, die Balkanroute noch undurchlässiger zu machen. Man sei sich einig, dass die europäische Grenzschutztruppe Frontex dafür aufgestockt werden soll, so Kern. Außengrenzen kontrollieren, den Zugang erschweren. Clemens Fehrenkotte kommentiert die Ergebnisse des Treffens. Europa schottet sich ab und die Verteilung der Flüchtlinge entsprechend der EU-Quote ist faktisch erst einmal vom Tisch. Das sind die Signale des Wiener Flüchtlingsgipfels. Die Außengrenzen werden massiv personell wie logistisch verstärkt. Die illegale Migration soll zum Erliegen gebracht werden. Flüchtlinge ohne Aussicht auf Asyl sollen in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei gilt als leuchtendes Beispiel für vergleichbare Abkommen mit Staaten wie Afghanistan, Pakistan, Niger, Mali und Ägypten. Es sei endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem man sehr offen miteinander gesprochen habe, in plain English, so die wörtliche Formulierung des Gastgebers der Wiener Balkankonferenz des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern. Diese gängige diplomatische Floskel bedeutet nichts anderes als, es gab hitzige Auseinandersetzungen hinter geschlossenen Türen. Denn die Regierungschefs derjenigen Länder, durch die die sogenannte Balkanroute verläuft und die vor einem halben Jahr ihre Grenzen weitgehend für Flüchtlinge geschlossen haben, befürchten ein erneutes Ansteigen der Migrantenbewegung, sollte die Europäische Union nicht in der Lage sein, ihren Teil der Vereinbarung mit der Türkei einzuhalten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán scheint sich durchgesetzt zu haben mit seinem Nein zur Aufnahme von Flüchtlingen. Der ideologische Anführer der Abgrenzungspolitik im Lager der Aufnahme unwilligen EU-Staaten wie Rumänien, Kroatien, Slowenien und der in Wien nicht vertretenen Visegrad-Länder Polen, Tschechien und Slowakei blieb bei seinem Dogma. Gegen den Willen einzelner EU-Mitgliedsländer kann Brüssel nicht die 160.000 Flüchtlinge verteilen, wie dies im Herbst des letzten Jahres noch beschlossen worden war. Politisch könne man da im Augenblick gar nichts machen, räumte der österreichische Bundeskanzler mit Blick auf Ungarns Abwehrhaltung ein. Wie so oft in europäischen Streitfragen oblag es Angela Merkel, mit kleinen Zugeständnissen und politischen Gesten Zeit zu gewinnen. Deutschland werde einige hundert Migranten mit Bleiberecht pro Monat aufnehmen, die sich derzeit in Italien und Griechenland befinden, suchte die Bundeskanzlerin, die dauerhafte tiefe Verstimmung der südlichen EU-Grenzländer zu mildern. Da der EU-weite Verteilungsplan nach der Wiener Konferenz zunächst einmal vom Tisch ist, kann sich der Handlungsspielraum der Europäer nur noch auf das richten, was Antimigrationsapologeten wie Viktor Orbán seit langem fordern. Die Militarisierung der europäischen Außengrenzen und nichts anderes verbirgt sich hinter der Formulierung, die EU-Grenzschutzbehörde Frontex müsse deutlich ausgebaut werden und zweitens die rasche Übereinkunft mit Ländern wie Afghanistan und Pakistan, um mit dem zügigen Rückführen von abgelehnten Asylbewerbern in ihre Herkunftsländer zu beginnen. Die sogenannte europäische Solidarität ist in der österreichischen Hauptstadt an ihre Grenzen gestoßen. Sie hörten einen Kommentar von Clemens Fehrenkotte.